Anlage 4. Meine Rede am 29.02.1924 vor dem Volksgericht in München. Meine Freunde und Kameraden haben hier meiner Person eine besondere Stellung geben wollen. Aber ich stehe hier als deutscher Mann, der keine besondere Stellung haben will. Ich bin bereit, meine Aussage zu geben. Ich bitte aber den Herrn Vorsitzenden, nicht von mir zu verlangen, dass ich auf Fragen antworte wie die, als ob ich etwa aus persönlichen Gründen Hitler veranlasst habe, am 8. November zu handeln, weil ich gewusst hätte, dass ein paar Tage darauf Berliner Kreise handeln wollten. Das setzt Gedankengänge voraus, die ich nicht kenne. Mein Leben liegt hier klar vor aller Welt. Es war selbstlose Arbeit und treue Hingabe an mein Kaiser- und Könighaus, mein Volk und mein Vaterland und an die Armee. Meine Teilnahme an dem Unternehmen begann mit dem 21. Oktober. An diesem Tage wurde mir die Inpflichtnahme der bayerischen Truppen durch den bayerischen Staat bekannt. Ich erblickte darin eine militärische Meuterei und einen schweren Bruch der Weimarer Verfassung, auch wenn ich keinen Grund habe, sie zu verteidigen, und den Beginn einer Lockerung und Schwächung des Reiches, die ich für unvereinbar hielt mit unserer Stellung in der Welt als Volk und Staat und damit die gewaltsame Durchsetzung gewisser Absichten, die ich seit langem mit schwerster Sorge verfolge. Auf diese Absichten und ihre Verwirklichung muss ich eingehen, sonst wird mein Verhalten unverständlich, geht ja doch auch die Anklageschrift darauf ein. Ich muss aber, ehe ich darauf komme, folgende Gesamtfeststellung geben. Ich bin ein alter Mann geworden unter der ungeheuren Last, die 4 Jahre und lange Zeit davor auf mir gelegen hat, unter der schweren Arbeit für die Wehrhaftigkeit des Volkes in der Vorkriegszeit, in dem Ringen mit dem Volke während all dieser Zeit. Aber mein Herz ist jung und schlägt in heißer Sehnsucht für die Freiheit unseres Landes und des ganzen Volkes. Alle Worte aus der wundervollen Rede Herrn Hitlers in der gestrigen geschlossenen Sitzung geben auch mein heißes Sehnen wieder, nur kann ich es nicht so ausdrücken wie Herr Hitler. Ich sehe den Niedergang unseres Vaterlandes, den Zusammenbruch unseres Volkes, das unglückliche Schicksal meines Kaiserhauses nicht als einen Akt größerer Gewalten, sondern als Schuld innerer Verhältnisse. Über meine Stellung gegenüber der marxistischen Gedankenwelt können Zweifel nicht bestehen. Ich erinnere an das Wort Scheidemanns vor dem Kriege in Paris, der dem französischen Arbeiter versicherte, wir würden nicht mehr auf ihn schießen. Sie wären Freunde und Bundesgenossen, sie hätten dieselben gemeinsamen Feinde und sie stünden anderwärts. Dann kam jenes Wort, dass ein deutscher Sieg nicht im Interesse der Sozialdemokratischen Partei läge und dass die deutschen Siegel den Frieden verhinderten. Es kam ein Munitionsstreik, es kam endlich jenes furchtbare Wort vom 20. Oktober 1918, jenen Tag, an dem unser Zusammenbruch begann. Deutschland soll, das ist unser fester Wille, seine Kriegsflagge für immer streichen, ohne sie diesmal siegreich heimgebracht zu haben. Ich kann Vertreter dieser Richtung mit ihrem geschichtslosen Denken nicht für fähig halten, das deutsche Volk zur Freiheit zu führen. Es handelt sich aber um die Freiheit des Volkes und darum bin ich ein Gegner des Marxismus. Eng mit der marxistischen Gedankenwelt zusammenhängend steht das jüdische Volk in Deutschland. Ich habe die Judenfrage im Kriege kennengelernt. Ich habe im Kriege und in der Nachkriegszeit mich ernst und gewissenhaft mit dem jüdischen Weltproblem beschäftigt. Für mich ist die Judenfrage eine Rassenfrage. Die jüdische Rasse ist der unsrigen entgegengesetzt. Sie verdirbt die unsrige physisch, blutmäßig und moralisch. Die Juden sind Fremdkörper im deutschen Volke. Sie können nicht deutsche Belange verstehen und das deutsche Volk zur Freiheit führen. Sie haben ebenso wenig in Deutschland zu herrschen wie etwa der Franzose und Engländer. Darum bin ich Gegner der Juden. Nun muss ich mich mit schwerem Herzen noch einer dritten Frage zuwenden. Ich berühre sie sehr ungern, ich bitte mir das zu glauben. Es ist mir bitter ernst mit dem Wohl des Volkes und darum muss es geschehen. Es handelt sich dabei um große geschichtliche Zusammenhänge, die berührt werden müssen, die wir aber unter dem ungeheuren Geschehen des Weltkrieges vergessen haben. Es wird uns heute gelehrt, dass die Wirtschaft unser Schicksal sei. Aber mag sie noch so einflussreich sein, letzten Endes werden nur geistige Mächte und Ideen die Geschicke der Welt bestimmen. Sie erstreben Macht, werden damit zur Politik und ergreifen die Wirtschaft, um sich zu festigen. Hoher Gerichtshof, ich wende mich der ultramontanen Politik zu. Nun höre ich schon in der ganzen Presse, jetzt predigt Ludendorff den Kulturkampf. Nein, ich schätze die Segnungen der katholischen Religion ebenso wie die der protestantischen. Ich beneide sie um die Zucht ihrer Kirche. Fußnote: Ich habe mein Urteil über die christliche Lehre und ihre Organisationen geändert. Christentum ist unserem Rasseerbgut ein Fremdglaube und unvereinbar mit ihm. Es ist die Ursache unseres Unheils. Ich kann Sie versichern, meine Herren, ich bewundere die Tapferkeit der katholischen Frontsoldaten ebenso wie die der protestantischen. Aber ich bin fest überzeugt, die vielen katholischen Frontsoldaten, die für ihr Vaterland gefallen sind, wollten ebenso nur ein starkes Deutschland wie die vielen protestantischen. Die Vorgänge hier in Bayern nach Gründung des Reiches im Jahre 1871 sind bekannt. Ich stelle fest, dass nicht alles so glatt ging, wie so oft angenommen wird. Starke Widersprüche regten sich und waren zu überwinden. Auf Einzelheiten versage ich mir einzugehen. Auch in Preußen waren ultramontane Kräfte tätig, die seinen Aufstieg als ein Unrecht empfanden. Ich habe in Posen, Thorn, Straßburg gestanden und habe gefunden, wie sehr die Zentrumspolitik dem Deutschen Reiche hinderlich war. Oberschlesien wurde durch diese Zentrumspolitik polnisch und ging uns teilweise verloren. Bismarck sprach es aus, dass die Politik des Zentrums eingestellt ist auf die Zerstörung des unbequemen Gebildes des Deutschen Reiches mit evangelischem Kaisertum. Und meinte weiter, Reichsfeinde theoretisch und absolut sind die Herren nicht, aber das Reich, wie wir es haben, passt ihnen nicht. Und dann, bei jedem Modus vivendi wird Rom eine evangelische Dynastie und Kirche als eine Unregelmäßigkeit und Krankheit betrachten, deren Heilung die Aufgabe seiner Kirche ist. Die Macht des Kaisergedankens jedoch festigte das Reich. Sie war so stark, dass die Gefahren scheinbar an Bedeutung verloren. Das Reich Bismarcks schien für die Ewigkeit geschaffen und sich im Volkstum immer tiefer zu verankern. Es schien ein deutsches Volk sich heranzubilden. Da kam der Weltkrieg. Die Kräfte wirkten sich aus, die in der Vorkriegszeit gegen das Reich gestanden hatten. Es brach zusammen, das protestantische Kaiserhaus fiel, im Volk blieb das Reich verankert, so wie es Bismarck geschaffen hatte. Was aber würden des Volkes Führer tun?